Erster in den Tagen von König Ahasveros. Dieser König herrschte über 127 Länder von Indien bis Äthiopien. Zweiter zu dieser Zeit saß König Ahasveros auf seinem Thron. Er war in der Stadt Susa. Dritter im dritten Jahr seiner Herrschaft machte der König ein Fest. Alle Fürsten und Diener kamen. Auch wichtige Männer aus Persien und Medien waren da. Vierter, er zeigte seinen großen Reichtum und seine Macht. Das Fest dauerte 180 Tage. Fünfter, nach diesen Tagen machte der König ein Fest für alle Leute in Susa. Es dauerte 7 Tage. Das Fest war im Garten des Palastes. Sechster, es gab weiße und blaue Stoffe. Sie hingen an silbernen Ringen und Marmorsäulen. Es gab goldene und silberne Kissen. Der Boden war aus schönem Marmor. Siebter, man trank aus goldenen Bechern. Alle Becher waren anders. Es gab viel königlichen Wein. Der König war sehr großzügig. Achter, niemand musste trinken, wenn er nicht wollte. Der König hatte gesagt, jeder darf trinken, wie er möchte. Neunte, Königin Vasti machte auch ein Fest für die Frauen. Es war im Palast von König Ahasveros. Zehnter, am siebten Tag war der König fröhlich vom Wein. Er befahl 7 Dienern, Mehuman, Bister, Habona, Bita, Abagta, Seta und Charkas. Elfter, sie sollten Königin Vasti zum König bringen. Sie sollte ihre Krone tragen. Der König wollte ihre Schönheit zeigen. Sie war sehr schön. Zwölfter, aber Königin Vasti wollte nicht kommen. Sie hörte nicht auf den Befehl des Königs. Der König wurde sehr wütend. Dreizehnter, der König sprach mit klugen Männern. Man fragte diese Männer immer nach dem Gesetz. Vierzehnter, die wichtigsten Männer waren Chasena, Seta, Admata, Tarsis, Meres, Masena und Memushan. Sie waren 7 Fürsten aus Persien und Medien. Sie waren wichtige Berater des Königs. Fünfzehnter, was soll man mit Königin Vasti tun? Sie hat den Befehl des Königs nicht befolgt. Sechzehnter, Memushan sagte zum König und den Fürsten, Königin Vasti hat nicht nur dem König Unrecht getan. Sie hat auch allen Fürsten und allen Völkern Unrecht getan. Siebzehnter, alle Frauen werden hören, was die Königin getan hat. Dann werden die Männer für ihre Frauen nicht mehr wichtig sein. Sie werden sagen, König Ahasveros befahl, aber Königin Vasti kam nicht. Achtzehnter, heute schon werden die Frauen der Fürsten davon erzählen. Sie werden es allen Fürsten des Königs sagen. Das wird viel Ärger bringen und die Männer werden nicht mehr geachtet. Neunzehnter, wenn der König zustimmt, soll er ein Gesetz machen. Dieses Gesetz soll für immer gelten. Man kann es nicht ändern. Königin Vasti darf nicht mehr zum König kommen. Der König soll eine andere Frau zur Königin machen. Sie soll besser sein als Vasti. Zwanzigster, wenn alle im großen Reich des Königs dieses Gesetz hören, dann werden alle Frauen ihre Männer ehren. Das gilt für alle Frauen. 21. Der König und die Fürsten fanden den Vorschlag gut. Der König tat, was Memushan gesagt hatte. 22. Der König schickte Briefe in alle Länder. Jedes Land bekam einen Brief in seiner Sprache. In den Briefen stand, jedermann ist der Chef in seinem Haus. Er darf sagen, was er will.